gelernt haben. Alles ist klar. Dunze Phase hat erklärt ein bisschen. Sie hat unsere Freundin. Wie heißt du nochmal? Bauhai. Bauhai hat etwas an der Zunge. Hast du Wenn ich frage, ich weiß nicht, ob Sie verstehen können. Ja, ich bemühe mich. Nicht so gut Deutsch sprechen. Macht nichts, ich auch nicht. Dann, wir können uns sehr Aber gut verstehen. Wenn die sagen, ich verstehe schon. Ja? Das. Weil mein Deutsch ist sehr einfach. Ich bin auch so ein Student. 那个法师他有个问题，就是大家知道，那个空，空就是有那空的性跟空的相有区别吗？空的相跟空的性，那比喻嘛？空有十八种、十六种，不同样的空。 也有相空，也有心空，都有。不过空其实是一个空，没有。不过来说明，我们是用很多种空来说明。不过空只有一个，真的。所以那个般若波罗蜜经般若波罗蜜经是说明外功跟内功，心就是内功，相就是外功。有很多种功，内外功也有。大功 就是只有方便啊， 方便方便， 对方便咯。本身空不会空，那个功不要了。啊，那你方便你打，那就行了。金刚嘛，方便。 Also, ich habe eine Frage. Ich habe von Zen gelernt. Meistens nur Theorie.Und ich habe schon angefangen. In Vietnam gibt es sehr gute Zen-Traditionen, ich glaube. Ja, aber das Problem ist, weil ich weiß nicht, wo und wie ich anfangen kann. Und danach, ich habe schon auch Theravada, so sagt man so wie studieren. Und ich habe auch so viele so wie Sachen, ich muss studieren, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen kann und wie stabile bei dem Brassik. Ich habe besondere Vorliebe für vietnamesischen Buddhismus, weil es hat auch südliche Tradition, auch nördliche Tradition. Ja. Unsere jetzt in der Welt, wir brauchen sowas, ja, dass wir synkretisieren. Ja, und heute, ich habe schon gehört, dass Sie auch schon von Theravada und auch von Zen, sagt man so, zusammen kombiniert. Das ist das Beste. Schon auch von sich selber kombiniert, aber ich weiß nicht, ob richtig. Ich habe schon, so wie bei der Praxis, ich habe so wie, Samadhi und Samadhi und Vipassana bei dem Praxis Aber von Praxis, Theorie, was ist Praxis? Praxis. Praxis, Praxis. Ja, und dann, aber wenn ich irgendwas passiert in meine Geister oder irgendwas, ich muss das sofort bei meine, bei mein Atem handeln. Und ich denke, so wie Vipassana, so wie ich denke sofort wegen Leerheit und alles sind Vergänglichkeit. Oder ich habe nur von diesem Charakter, buddhistischer Charakter. Nur so. Und alles, das dann ich wird nicht, ich werde nicht abhängig für die Sache. Was kann ich so wie leiden? So wie Wut, so wie sexuell oder so weiter, unabhängig. Mhm. Aber ich finde mich sich selber, dass ich so noch nicht ganz stabil gemacht habe. Ich habe bemerkt, Sie kennen Meditieren, ist sehr gut. Sie haben sehr gute Grundlage. Aber Zen normalerweise sollte man mit einem Lehrer. Ohne Lehrer Zen ist sehr schwer. Und leider heutzutage gibt es kaum gute Zen-Lehrer. Deswegen in China die meisten lernen tibetanischen Buddhismus oder Theravada, weil Zen-Lehrer ist sehr schwer zu finden. Ich habe in Vietnam, meine Lehrer ist Zen. Auch gut, aber in Vietnam. Ja, und heutzutage sehr wenig Zen-Lehrer. Viele üben Zen, aber Zen-Lehrer, wirklich gute, ist sehr schwer zu finden. Und deswegen, ich habe eine Frage, wie ich gehen für die Stabile und richtig. Mein Weg ist Studium und Praxis verbinden. Das ist der beste Weg. Und meine Lehrer, auch in Theravada, auch in Mahayana, waren beide Yogis und Gelehrte. Und ich glaube, das ist das Beste. Ich versuche selbst in diese Richtung mich realisieren. Weil wenn man sehr klares Verständnis hat, auch wenn man Fehler macht, es kann nicht schief gehen. Weil man hat sehr klare Konzept, was richtig ist und was nicht richtig ist. Deswegen, man kann sich leisten, sich auf sich selbst verlassen und experimentieren, indem man hat erfahren mit Lehre und hat auch gelehrt. Dann hat man Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist sehr wichtig für Praxis und Studium. Aber Selbstvertrauen kann man nur bekommen, wenn man auf einer Seite mit guten Lehrern lernt und auf andere Seite selbst studiert. Dann Sie sollen so lernen auch. Und ich habe gehört, wenn man Übung atmen und aufatmen, man muss Samadhi, Sweat und richtig Samadhi, gut Samadhi. Und nachher weiter Vipassana. Richtig. Ja, das ist richtig. Und weil vorher habe ich schon gelernt von ins Zentrum Vipassana von Goenka. Sentake, ich lerne beide auch Samadhi und Vipassana. Aber das ist nicht wirkliche Shamatha. Das ist nur so sehr oberflächliche Shamatha. Aha, darum, ja. Es ist nicht Shamatha. Aha. Wahre Shamatha sind die Dhyanas und so. Ah, ja. Das ist nur sozusagen, ohne konzentrierten Geist kann man nicht Vipassana üben. Aber aha, konzentrierter Geist ist nur oberflächlich konzentriert, noch nicht tief konzentriert. Aha. Und für diese Methode ist genug. Ja. Aber wenn man wirklich Realisierung möchte, dann Dhyana ist der schnellste Weg. Der Buddha sagt selbst, das ist nicht meine Meinung. Wanda, es gibt viele von uns, die meditieren, meditieren auch nicht so richtig, aber denken, dass sie meditieren. Sie sitzen ganz lange, aber sie verlieren das Objekt, Meditationsobjekt. Wie können sie sich dann behelfen? Wichtig ist, da diese theoretische Kenntnis ist sehr wichtig. Man muss verstehen, solange man bei Meditationsobjekt ist, man meditiert. Wenn Klarheit von Meditationsobjekt, ob es Samatha oder Vipassana ist, weggeht, dann, obwohl man sitzt sehr lange, es gibt keinen Fortschritt. Man meditiert nicht wirklich. Meditationsobjekt muss sehr, sehr klar sein und klar verstanden werden. Dann braucht man auch nicht so lange meditieren, kann man sehr schnell realisieren. Aber wenn man nur sitzt da und Objekt ist nicht klar und was man macht, ist auch nicht klar, dann natürlich wird man sich verlieren. Natürlich, es ist nicht so schwer, mit Meditation zu einem angenehmen Gefühl zu kommen. Man fühlt sich angenehm, aber es geht nicht weiter. Ziel von Meditation ist nicht, sich angenehm fühlen. Durch Meditation wird man sich sehr angenehm fühlen, aber das ist nicht Ziel. Mit meiner Frage von gestern, wegen den während Meditieren, sie schlafen, einschlafen. Sie? Ja. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist sehr schlimm. Aber schlafen sie warum? Weil sie sehr müde sind, nicht genug geschlafen oder weil Objekt nicht klar ist? Also das beide sind auch am Morgen, da bin ich am meisten wach beim Meditieren. Aber so gegen, weil wir wachen hier auch ziemlich früh auch, aber so gegen 8 Uhr, da kann ich so schnell, also im Schlafen fallen, sogar beim Rezitieren auch nicht nur mit. 8 Uhr abends, meinen Sie? 8 Uhr am Vormittag. Vormittag. Dann ein bisschen Tee trinken. Kaffee. Kaffee nicht so gut, Tee ist gut. Qigong. Qigong machen, Yoga machen, auf dem Kopf stehen. Wenn ich mich müde fühle, ich mache diesen Kopfstand. Das ist besser als Kaffee. Wenn man, also so ich zu zart mache, schlafe ich, also jetzt ist etwas besser, dass ich halt noch den Atem zählen können und fallen, aber das dauert nicht länger, dass ich wieder im Schlafen fallen, wo ich merke. Das ist, weil Objekt ist nicht klar. Objekt muss man immer untersuchen. Deswegen in der Theravada-Tradition, Objekt heißt Kamatana. Kama heißt hier Anstrengung. Und Tana ist Platz. Meditationsobjekt ist Platz der Anstrengung. Man muss sich immer anstrengen, damit man es klar schafft. Wenn es nicht klar ist, dann kommt man nicht weiter. Auch wenn man sehr, sehr lange sitzt, kommt man nicht weiter. Ich habe in meiner kleinen Erfahrung als Meditationslehrer habe ich meditierende Yogis erlebt, die schon 30 Jahre meditieren sogar. Aber sie bleiben immer bei demselben Niveau. Sie fühlen sich wohl und dann halb eingeschlafen, halb und dann denken sie, dass sie Shamatha Vipassana üben. Aber das ist nicht Shamatha Vipassana. Das geht dann nicht mehr weiter. Aber wenn jemanden bei den Sitzen und mit dem Kind sehr streng, auch sehr schlecht. Man muss ein bisschen locker und nur schauen, wie was passiert. Damit man locker wird, muss man durch verschiedene Stufen von Meditation gehen. Sonst wird man am Anfang wird man immer gespannt. Ja. Das ist lässt sich nicht vermeiden. Aber lieber gespannt sein als schlafen. Ja. Das ist immer besser. Wenn man schon Erfahrung hat, wird man locker natürlich. Aber bevor man dazu kommt, wird man gespannt. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist Entwicklung. Wenn man in dem Moment also sich müde fühlt und nicht mehr meditieren, dann lieber ein bisschen schlafen und dann weiter meditieren. Oder kalte Dusche oder Tee oder Yoga oder Tai Chi. Aber das Schlimmste ist natürlich Schlafen. Das ist besser anstrengend als Schlafen. Besser Spannung als locker und Schlafen. Ich habe gehört von meinem Meister, vielleicht 15 Minuten schlafen und nachher weitermachen. Wenn es sehr schlimm ist mit so Müdigkeit, dann okay. Aber lieber versuchen zu überwinden. Das heißt also, wenn ich nicht sitzen kann, dann soll ich stehen. Wenn ich nicht stehen kann, dann soll ich gehen. Wenn ich nicht gehen kann, dann soll ich laufen. Naja, aber irgendwann geht das nicht mehr, natürlich. Dann wird es weglaufen. Diese, natürlich in den Schriften steht, dann wenn es so ist, dann die Lage des Körpers ändern. Dann Gehmeditation machen oder stehen. Das hilft. Sie können hier stehen, kein Problem. In Stehen kann man auch meditieren. Mir hilft auch viel mit den Augen zu arbeiten, wie offen die Augen sind. Ja, Augen öffnen ist auch hilft. Ja. Das ist wahr. Oder über Tod meditieren, damit man Schlaf ist wie Tod. Ja. In welchem Fall soll man bei der Meditation die Augen leicht öffnen oder ganz verschließen? Ich glaube, je nach dem Gefühl. Man sollte nicht Regeln machen. Manchmal braucht man die Augen öffnen, damit man diese Schläfigkeit überwindet. Manchmal, wenn man tief in Konzentration ist, dann die Augen automatisch schließen sich irgendwie. Man achtet nicht darauf, sie schließen sich. Das ist auch okay. Und das Beste ist, was ich mache immer, ist ein bisschen öffnen. Nicht wirklich öffnen, so ungefähr. So fühle ich mich am besten in Meditation. Und das ist, ich glaube, die beste Methode. Nicht ganz öffnen, nicht ganz schließen, sondern klein bisschen. Damit man nicht die Farben draußen betrachtet. Michael hat etwas an der Zunge. Ich habe eine Frage. Gibt es im Yogacara auch sowas? Oder nutzen wir das Gleiche, die Indriyas, ne? Die Fakultäten oder Fakultis? Ne? Gibt es das auch, um zu analysieren oder zu überprüfen, wo es in der Meditation hakt? Gibt es da so ein System im Yogacara-System auch? Oder benutzen die Indriyas selber? Ich verstehe nicht genau, was du meinst. Die Indriyas in allen Schulen von Buddhismus, immer zählt man 22 Indriyas. Das ist sozusagen gemeinsame... Ich meine aber diese die fünf Fakultäten. Ah, die fünf Fakultäten für Meditation, ja. Die Bojangas, die Faktoren von Erleuchtung. Ja. Und du meinst... Achtsamkeit, was ist da, Weisheit? Achtsamkeit, ja, Weisheit, ja. Samadhi, Shraddha, Virya. Ja, die kann man ja benutzen, wenn man in der Meditation, wenn es hakt. Ja? Was heißt hakt? Hakt ist damit gemeint, wenn man nicht weiterkommt. Wenn man nicht weiterkommt. Da kann man ja, ja, das ist, das steht in Visuddhimagga natürlich. Man benutzt, die Faktoren von Erleuchtung, die mit Samadhi verbunden sind, wenn der Geist hat Tendenz, sich zu zerstreuen, und wenn man benutzt die Faktoren von Erleuchtung, die mit Weisheit verbunden sind, wenn der Geist hat Tendenz zu schlafen. Das erklärt Visuddhimagga sehr klar. Ja, auch wie sie sich ausbalancieren. Das ist Sati. Sati balanciert sie. Sati hat die Aufgabe von Balancierung. Einmal, ich habe gehört von meinem Meister, wenn man kann Amitabha auch wie Meditation, wenn man immer überdenken, Amitabha, Amitabha, Amitabha, und nachher auch Samadhi kommen. Ja. Ja, okay. Ja, ist natürlich. Ja. Amitabha ist Samadhi, wahre Amitabha ist Samadhi. Ja. Ohne Samadhi ist nicht Amitabha Praxis. Amitabha Praxis ist Samadhi Praxis. Ja. Aber das ist nicht unterscheidende Weisheit. Deswegen der chinesische Buddhismus kombiniert, ja, Amitabha mit Zen. Das ist Sonderheit von chinesischem Buddhismus. In Japan zum Beispiel sind sie getrennt. Zen und Amitabha werden nicht kombiniert in Japan. In China ist es kombiniert. Man immer Amitabha, Amitabha, Amitabha, Amitabha, Amitabha, bis man sogar in Träumen Amitabha wiederholt, und dann fragt man sich, wer Nienfo, Nienfo Shishé. Nienfo Amitabha. Ja. Das ist sehr üblich in China, Vietnam auch. Oh, ja. Ja. Ist denn der japanische Koan-Zen, ist das eigentlich auch in dem Sinne eine Zen-Tradition? Ja, in Japan gibt es drei Schulen von Zen. Mhm. Rinzai, größte ist Soto und Obaku. Obaku ist sehr klein, aber es gibt auch. Und Rinzai ist Koan und Soto ist Shikantaza. Was ist Shikantaza? Nur sitzen. Chikuan Tazu. Das ist deriviert von Mo Chao. Mo Chao. Mo Chao. Das war die Technik, das Dogen in China gelernt hat. Meine Lehrerin in Dresden macht Soto. Und Soto, ich habe das auch. Die Anweisung sozusagen. Ich habe auch Soto gelernt. Mhm. Aber mein Lehrer in Japan, bei dem ich war, er benutzte ab und zu Koan auch. Er war sehr liberal. Aber in Japan ist nur so und ganz anderes als chinesischer Buddhismus. Der ist synkretisch, in Japan nur Shikantaza, nur Koan. In Vietnam ist auch ne Rinzai, Linh Chi, Zao Tung. Linh Chi. Linh Chi. Yang. Vietnam, Du Thiền có mấy cái phái? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Mình nói là một tay ngài Dogen, thì là năm tay. Năm tay, năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm tay. Năm Ich glaube, in Vietnam ist es so wie China. Es hat sich kombiniert, alle. Es ist nicht so getrennt. Doch, schon getrennt, aber so wie der Dogen, das ich noch nie gehört. Này, để hỏi, nhưng mà chắc lẽ tiếng Đức không rõ, thành hỏi xuống. Ví dụ như để đọc trong cái kinh Địa Tạng, trong kinh A Di Đà thì coi như là chỉ cái khi mà người ta cái người mà lúc mà sắp chết á thì cái người mà trong nhà đó hoặc là bạn bè đó niệm Phật cho người đó và người đó được vãng sanh về cái cảnh giới rất là tốt thì nó cũng giống như là cái người chết á họ được cái trạng thái mà giống như nhập định được vậy đó ví dụ vậy đó thì cũng là một cái phải không đâu có nhập định được người chết sẽ nhập định được không tức là người ta nghe cái tiếng của cái vị mà người ta niệm Phật tại đọc để đọc trong kinh Địa Tạng đó mà thì người đó người chết đó họ vẫn cứ được phần tốt là họ được vãng sanh với cảnh giới tốt bây giờ câu hỏi là gì thì đó câu hỏi thì để nói thì ví dụ như người ta không cần phải thực tập nhưng mà cái những cứ ý để nói có những cái karma người ta rất là xấu tại vì trong để đọc trong kinh Địa Tạng nói nhưng mà cái lúc phần sắp chết á mà họ được có một cái may mắn cái lúc là cái người trong gia đình niệm Phật hộ niệm cho họ bây giờ muốn đặt câu hỏi là gì tức là ý để hỏi á theo sư phụ sư như sư huynh hỏi ngài thì được không ạ là có những cái trường hợp nhưng mà cái người chết họ không có thực tập gì hết nhưng mà họ vẫn vậy đó mà sao không, tức là cái người chết đó trước đấy nó không có tu hành không thì có đúng tu không? Bây giờ còn hỏi là gì? Hiểu tức là ý ngài suy nghĩ như thế nào về cái nhận định như vậy nhưng mà kinh đã nói như vậy ta số theo kinh thủ là qua cái người tại vãng sinh trước tiên là gia nhân lại giúp đỡ ta niệm Phật na cái 往他往生过后，就是 可以往生到比较好的地方，比较好的境界。那巴兰达对这个有什么想法？ 那个 他那个王子他活的时候他没有修行，但是他有了福报， 没有修行， 没有修行，但是他在往生时候有福报，就是家人来帮忙念佛。 如果那个时候他的心是清净，那他会出现在清净的地方。不过在欲界里面，还是那个欲界的田，不会出现在比较高的境界。 这个好啦，都嘛给你嘛，得得，你嘛给家的，担担担啦，也好好的，好的，再往上走的嘛，给。cái chỗ dục dục dơ dơ cảnh giới đó mà trong dục dơ không phải là như vậy thôi. Nếu mà ta muốn giải thoát, ta nhất định phải có định, không có định không có biện pháp. Thì nào muốn giải thoát phải cần định, không có cái định nào, cái cách nào là giải thoát được. Ý để nói cái người chết á, khi mà họ cái lúc mà họ nhiếp tâm á. Họ không có thực tập, nhưng mà cái khi mà cái người chết nhiếp tâm là không tập, sao nhiếp tâm được? Có nhiếp tâm không? Người chết làm sao nhiếp tâm? Nghiệp không tới, sao nhiếp nổi? Người chết không có tập, sao nhiếp tâm được? Không tới, sao nhiếp chuyển nổi? Không tới, sao nhiếp nổi? Có người tu tập mới có nhiếp tâm được. Cái người chết nó tâm nó thanh tịnh thì nó được sanh. Là quan nhiêu cái cực lạc mà tốt, cái cõi mà tốt, mà không có nhiếp tâm được. Thì cổ trần. Tại vì có những người chết mà vãng sanh không để hỏi chút xíu cho nó rõ hơn chút, tại vì để cũng còn thấp á. Có những người ta chết và cái người niệm Phật có nhiều khi chết, khi mà chết cái rồi cái thiêu và cái xác chết người ta rất là nhẹ nhàng á. Thì đó những cái đó là về cảnh tốt, về cảnh giới của Phật A Di Đà. Không có ai nhập hay gì đó. Nó muốn tu tập mà sao được cái bất cái vô cảnh cực lạc gì nào? Tại sao tôi sẽ tại sao thành tôi phong phẩm mà hiểu chính chủ. Cái thoại tướng của người ta đó, nó mềm. Thôi, đừng có hỏi. Mình không có rõ để nó hỏi. Thì để không có rõ để mới hỏi. Thì mới hỏi được. Tao thì nó. Khảo nào của mình. Khi hỏi một cái vấn đề mà. Đương nhiên có thể. Như là bạn giới thiệu cái quan toàn thân cái xí. Nào tại daily life how to implement, how to practice. Daily life 比较困难。Daily life 可能注意这里比较简单。 Ich hätte eine Frage. Vor allem im Mahayana Buddhismus wird ja viel Schwerpunkt gelegt, während der Arbeit zu praktizieren. Arbeit, das heißt auch Praxis, aber.Unter dieser Bedingung, oder welche Bedingung braucht man dazu, um während der Arbeit Praxis zu können, praktizieren zu können? Das ist Übung von Achtsamkeit, Sati. Und in Zen, wenn man Zen übt, dann diese Zuruwu, Samu, heißt, dass der Geist bleibt immer im Zustand von Einspitzigkeit.Und dieser Zustand von Einspitzigkeit, obwohl Objekt da ist, es ist kein wahres Objekt. Es ist Leerheit, weil der Geist ist total. Zen hat viel zu tun mit Yogacara. Zen ist eigentlich viel mehr Yogacara als alle anderen. Deswegen, indem man arbeitet, man bleibt eigentlich im Geist. Man geht nicht nach draußen.Das ist Zuruwu. So übt man ihn. Also da braucht man gewisse Konzentration. Ja. diese Konzentration darf nicht verloren gehen. Mhm. Wenn Konzentration verloren geht, dann ist Zen ist kein Zen. Das ist dann nur Arbeit. Als ich in Japan war, ich habe angefangen, in Deutschland Zen zu lernen. Mit einem japanischen Meister. Und dann habe ich ihn begleitet nach Japan. Und ich dachte, dass ich da in Japan die ganze Zeit meditieren werde. Aber dann jeden Tag diese mit Möhren und mit Gemüsegarten schuften den ganzen Tag müde. Dann nur eine Stunde Meditation morgen, eine Stunde, nicht mal eine Stunde, 45 Minuten, morgen und Abend. Dann sehr enttäuscht. Dann ich immer müde und Nase voll von der Arbeit und der Lehrer immer kam, Shoku, ich war Shinkun, Shoku. Shoku, was machst du? Ich arbeite. Nein, Zen. Nein, ich will nicht Zen. Es gab einen Mönch, der sehr tüchtig hat gearbeitet. Nicht so wie ich, ich war faul. Aber er hat wirklich sehr tüchtig gearbeitet, japanischer Mönch. Und der Meister kam hinter ihn und er hat gefragt, was machst du? Ich mache diese, so wie ich mache hart die Arbeit. Und er sagte, seit wann bist du ein Bauer geworden? Und zu mir, was machst du? Ich arbeite Zen. Und danach sind Sie dann nach Burma gegangen? Dann nach Sri Lanka, Ordination, Theravada. Dann habe ich Ruhe endlich. Brauche ich nicht mehr arbeiten. Das mag ich in Zen, wenn der Lehrer gut ist, ist immer sehr witzig. Die haben sehr guten Humor. In Theravada ist manchmal fehlt dieser Aspekt.